Unser Glaube an die Möglichkeit, den Zyklus des Niederganges in Chile und in der Welt umzukehren, steht im Einklang mit den Ausführungen dieses Buches und mit dem esoterischen Hitlerismus. Wenn dies nicht so wäre, hätte das Erscheinen Hitlers und sein Kampf kein Daseinsrecht gehabt. Dies ist das Zeitalter des Helden und der Kampf muss durchgestanden werden, auch wenn kein sichtbarer und materieller Sieg errungen wird. Die Ergebnisse werden immer auf einer anderen Dimension Früchte tragen, sich dort sammeln, um in einer Verwandlung des magischen Realismus gebraucht zu werden. Es muss der Versuch unternommen werden, denn eines Tages wird der Erfolg da sein und das letzte Bataillon wird siegen. Und weil es ein zweites Gesetz der Entropie gibt, denn das erste erfüllt sich nie in einem völlig umgrenzten Raum, den Eintritt einer höheren und verschiedenen anderen Macht, der Negentropie, einer geistigen Energie gestattend. Man erreicht eine Veränderung, das ist eine Invasion des durchlässigen Feldes durch die Geister oder durch einen Geist. Invasion, die man begünstigen kann, indem man sich auf die Seite der anderen höheren Wesen stellt, gegen den Tiermenschen, den Vira in Divya verwandelnd. Die Involution des Mestizentums umkehrend, die genetische Entropie vernichtend, Chile arianisierend. Nichts ist besser zur Erläuterung dieser Möglichkeit zur Errichtung einer geistigen Zucht als der jüdische Fall selbst. Wir sahen es bereits. Während das gleichmäßige und positive Mestizentum des Chilenen laut Palacios kaum 400 Jahre in aller Form währte, ist die jüdische Gegenrasse schon mehr als 2000 Jahre intakt. Um dies zu erreichen, wandten sie eine strenge eugenische Wissenschaft an, die es ihnen gestattete, dieselben Eigenschaften in ihrem Urmestizentum, ihrem Mulatten- und Bastardentum zu erhalten, indem sie von Zeit zu Zeit die notwendigen arischen Tropfen in den dunklen Strom ihres Gegenblutes einführten. Nichts weiter. Denn was da von einem seltenen Intellekt und festen, unverändertem Charakter gefaselt wird, ist nur der Pakt der schwarzen Magie mit ihrem Demiurg, dieser ewig erneuerte Pakt. Das ist es, was die Verkörperung und die Verwendung durch jenes Wesen möglich macht, das nur in diesem besonders vermischten und dunklen Blut verkörpern und arbeiten kann. Wenn dort mehr arisches Blut eingebracht würde, könnte der Demiurg nicht eindringen. Der Herr der Finsternisse würde abgelehnt werden. Der chilenische Fall dürfte im eugenischen Verfahren nicht verschieden von dem einer geistigen Alchemie sein, jedoch im entgegengesetzten Sinn. Niemand wird den jüdischen Fall in der von ihnen gewählten Richtung wiederholen können. Es kann sich niemand von außen her in einen Juden verwandeln. Man wird als Jude geboren, vom Demiurgen Jehova bestätigt. Für den Arier gibt es keinen Ausweg, es sei denn, er arisiert sich immer mehr auf dem Wege der Swastika Levogira, des linksdrehenden Hakenkreuzes des esoterischen Hitlerismus. Sich arisieren oder verschwinden, immer weißer werdend, zurückkehren zum Ursprung der Rasse, zum hyperboreischen Pol. Es ist ein schwieriger, eugenischer Weg und muss noch mehr sein, eine Alchemie der ständigen Verwandlung, die man nur in einem geistigen Pakt mit einem viel höheren Wesen erreicht, mit den göttlichen Siddhas der arischen Rasse des Pols, beider Pole, mit Wotan, Quetzalcoatl, Huiracocha und Mama Oklo. In unserem Falle mit den Riesen der Anden, sie veranlassend, aus ihrem tausendjährigen Zufluchtsort herauszutreten, mit den weißen Göttern. Es genügt nicht nur ein Verfahren der biologischen und genetischen Reinigung, denn dann muss der Geist abnehmen müssen. Wie gesagt, wenn eine geige Stradivari nicht den geeigneten Geiger findet, wird sie trotz aller ihrer wunderbaren Möglichkeiten und Register an Wert verlieren. Andererseits werden die Geister der arischen Rasse nicht dazu kommen, ihre Melodien zu spielen, wenn sie nicht auch ihre Stradivaris finden. Der Niedergang entspricht einer Anrufung und Beschwörung, einer magischen Zeremonie, einer Alchemie, einer Umwandlung, einer Erhebung und Verwandlung der Materie, des Helden und der solidarischen Landschaft seines Landes. Denn für den Arier sind Natur die ursprüngliche und Geist dieselbe Sache, wie später erklärt werden wird. Der Prozess muss erleichtert werden durch die Einweihung einiger weniger Führenden mit dieser Aura oder zweiten Körper von Führern, auch Intelligenz-Trust, hinter dem sichtbaren Körper der Wissenschaftler und Techniker und durch jene andere rassische Wissenschaft, die die Zucht der biologischen Rasse und des Geistes versucht. Ohne die eine ist die andere nicht möglich und ohne beide wird es keine Rettung noch ein Wunder geben. Die Umkehrung der Entropie des Mestizentums. Dies kommt einer neuen Religion gleich, einem Mythos, wie Alfred Rosenberg es nannte. Eine Religion und ein Mythos, die man nach dem Ende der Kämpfe des letzten großen Krieges versucht hat, mit allen Mitteln, über die der Feind verfügt, von der Erde verschwinden zu lassen. Um in Chile diese Religion und Mythos einführen zu können, müsste man das jüdische Christentum vernichten, das immer bösartiger in seiner neuen kryptomarxistischen Verkleidung auftritt. Weil das Christentum gegen den Mythos und die einheimische Religion der weißen Götter die einzigen, die mit der empfindsamen und magischen Zone des Südpols solidarisch sind, gekämpft hat. Und die Auferstehung des Mythos, die als etwas Unmögliches erscheint, wird es nicht geben, wenn sich nicht von Neuem in der ewigen Wiederkehr die große Katastrophe erfüllt, die das erste Tiahuanaco zerstörte und sich die Berge öffnen, um die Riesen heraustreten zu lassen. Wir sollten darauf vorbereitet sein, indem wir eine rassische und heidnische Auslese in den neuen Generationen schaffen, vermittels der Wissenschaft der Adelsgenetik, die der esoterische Hitlerismus in Deutschland angewandt hatte, kurz bevor ihm der Krieg erklärt wurde, genau deswegen, um dieses Wunder zu verhindern. Der schwache Punkt des chilenischen Narzissmus der 30er Jahre lag in der völligen Unwissenheit über die Wissenschaft der Rasse, außerdem in dem Mangel einer Geschichtsphilosophie und der Vorgeschichte, einer Weltanschauung, ein beinahe nicht übersetzbarer Ausdruck. Als ich versuchte, mit etwas Ähnlichem in der Zeitung Arbeit beizutragen, hatte ich selbst noch keine Kenntnis dieser grundlegenden Wissenschaften. Ich verkannte das jüdische Problem, eine Angelegenheit, die sich mir nur nach und nach offenbarte während der Jahre des Studiums, der Beobachtungen und durch zufällige Begebenheiten oder durch das Schicksal. Ach, wenn wir doch nur anders erzogen worden wären, nicht nur in den Schulen und auf den Universitäten, sondern zu Hause von unseren Eltern. Wie viel entscheidende genetische Fehler für unser Leben und das unserer Nachkommen wären vermieden worden. Im chilenischen Narzissmus waren fast alle Mitglieder katholisch. Der Chef, González von Marés, war ein spenglerischer Agnostiker. Carlos Keller war sicherlich ein Skeptiker in Bezug auf die genetischen Möglichkeiten des Chilenen. Er zog nur das rassische Konglomerat der Deutschen im Süden in Betracht. Am Ende seiner Tage wird er nicht einmal an seine Rasse geglaubt haben, wie so viele andere Deutsche dieses Landes und auch in Deutschland selbst. Es gibt keinen folgsameren gegenüber der gelenkten und sich wiederholenden Propaganda als ein Deutscher. Der chilenische Narzissmus hat aus Unkenntnis und Ignoranz instinktiv zwischen seinen farbigen Kurs und der rassischen Philosophie des deutschen Narzissmus Abstand gehalten. Man glaubte, mit einer braunen Hautfarbe könnte man das Thema des arischen Rassismus nicht angehen. Dagegen sind die nationalsozialistischen Kader in Katalonien heute Rassisten und Anhänger der ethnologischen Wissenschaft des Dritten Reiches, obwohl sie selbst in rassischer Hinsicht eher den Chilenen ähneln. Sie haben verstanden, was wir hier sagten. Der Rassismus ist ein erstrebenswertes Ideal und das Ariertum, das Nordische, können gefördert werden, wenn der nordisch-arische Ursprung in der Wurzel vorhanden war, wie wir es weit und breit auf diesen Seiten erklärt und analysiert haben. Somit verwandelt sich der Prozess in eine Rückkehr zu einem sehnsüchtigen Ursprung, zurückkehren zu einem idealen Hyperborea, den verlorenen Weg zurückgehend auf der Suche nach dem Paradies, dem alten Heim, dargestellt von dem magischen Zeichen der Swastika Levogira, des esoterischen Hitlerismus, das in entgegengesetzter Richtung der heutigen Erde kreist. Es ist ein Rückkehrversuch zum goldenen polaren Zeitalter. In unserer Lage zum Hyperborea des Südpols, der einst der Nordpol war, zur Läuterung des polaren Blutes, zum Morgenstern. Und diejenigen, die dieses vorhaben, sind die Mitglieder des Heiligen Ordens der Wächter der Morgenröte, die den Stern sehen und lieben, die Wanderer der Morgendämmerung, die Pilger der großen Sehnsucht, die Krieger des Wotan-Ordens, die Priesterkrieger des esoterischen Hitlerismus, mit einem Wort, die wahren Hitleristen. In diese Namen der hyperboreischen Poesie setze ich meinen ganzen Glauben und meine Hoffnung.